Mein Mann ist Brot holen. Plötzlich stellt es sich heraus, dass kein Brot da ist. Ja, ja, das kommt vor. Kommen Sie, wir gehen in die Wohnstube. Darf ich Ihnen etwas zum Trinken anbieten? Nur ein Glas kaltes Wasser. Darf ich rauchen? Ja, bitte. Hier sind Zigaretten. Danke, ich rauche meine Sorte. Hier sind Streichhölzer.